Wir reden jetzt über die Realität. Das machen wir eigentlich schon den ganzen Morgen. Jetzt aber reden wir über die Wahrnehmung, darüber, wie Realität entsteht. Vielleicht auch, weil die fiktive Realität eines Romans betrifft. In Zeiten von Fake News und alternativen Realitäten ist dieses Thema ja keineswegs so banal, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren schien. Reden wir also über zwei Filme, die heute in die Kinos kommen und die so unterschiedlich sind. Der eine ein Spielfilm, der andere eine Dokumentation. Und davon handeln, wie unsere Realität konstruiert wird. Zuerst der neue Spielfilm von Roman Polanski mit dem Titel Nach einer wahren Geschichte. Und dann die Cleaners, aber hören wir zunächst von den Problemen einer Frau aus dem Polanski-Film. Es tut mir leid, aber ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich verstehe. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um dich. Jetzt nimmst du die hier, das wird dir helfen. Tja, was sie denn hat, diese Dame, die ihrer Freundin hier helfen will, das hoffe ich mir jetzt die Antwort von Hartwig Tegler, unserem Filmkritiker. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, ob das nur eine Freundin ist, die da etwas reicht, was eine Tablette ist, das wird man sehen in dem Polanski-Film. Es geht um Delphine, die ist Schriftstellerin im Film Nach einer wahren Geschichte, gespielt übrigens von Polanski-Gattin Emmanuelle Seigner, und die hat nach einem riesigen Bestseller-Erfolg nun eine veritable Schreibblockade. Dann taucht diese andere Dame auf, die wir eben hörten, Elle. Sie nennt sich eine Ghostwriterin und ist sie damit ein Geist? Das ist die Frage, die wir den ganzen Film über durchdenken dürfen. Und am Ende hat Schriftstellerin Delphine wieder einen Roman geschrieben, der basiert auf Elles Geschichte. Aber wenn Elle nun gar nicht real war, frage ich, worauf basiert dann der Roman überhaupt? Das heißt, nach einer wahren Geschichte. Das klingt so, als wolle man uns da auf viele falsche Fährten locken. Hat sie denn nach einer wahren Geschichte überzeugt? Ja, ich schon. Also Polanski führt uns das Löcherige unserer Vorstellung von Realität vor. Und sein neuer Film ist dabei nicht so spektakulär wie vielleicht andere Schriftstellerfilme, also beispielsweise Shining oder Misery oder zuletzt Nocturnal Animals von Tom Ford. Nach einer wahren Geschichte wirkt er eher hintergründig, subtil, aber Eva Green und Emmanuelle Seigner, denen schauen wir gerne zu, wenn sie so ein Kampfpaar spielen. Also ich weiß nicht, wo ich bin. Das mochte ich, was ja eigentlich dieser Film die ganze Zeit über verhandelt, das mochte ich gerne bei diesem Polanski-Film. Er hat mich da sehr, sehr mitgenommen. Nach einer wahren Geschichte kommt also heute in die Kinos. Und es kommt auch ein zweiter Film, ein Dokumentarfilm. Und der wird wahrscheinlich vielen Zuschauern, die ihn sehen, sehr ans Herz gehen oder an den Kopf. Der beschreibt nämlich, wie YouTube, Facebook oder Google die Inhalte oder, wie es so schön heißt, den Content, den sie präsentieren, in seinen Extremen säubern lassen. Und das durch sogenannte Content-Moderatoren. Und die stehen im Mittelpunkt des Dokumentarfilms The Cleaners. Hier mal ein Ausschnitt. Der Job macht dein Gehirn kaputt. Er macht einem weiß, Gewalt sei normal. Andere umzubringen, in die Luft zu sprengen sei normal. Man sieht sowas wie, jemand wird von einer Bombe erfasst und der Kopf, die Beine fliegen in alle Richtungen. Ja, das ist ein Auszug aus einem Chat, den die Filmemacher Hans Block und Moritz Riesewick mit einer dieser Content-Moderatorinnen in Manila auf den Philippinen geführt haben, die übrigens über ihre Arbeit nicht berichten dürfen. Es geht im Film The Cleaners um eine gigantische Schattenindustrie, outgesourced in ein Entwicklungsland, in dem eben die Bilder von Videos von Enthauptungen, Vergewaltigung oder Bombenexplosionen gelöscht werden, damit sie uns eben nicht erreichen, wenn wir Facebook oder YouTube anschmeißen. Fragt man sich natürlich, warum tun sich Menschen freiwillig diese Arbeit an? Wird das in dieser Dokumentation deutlich? Ja, wird deutlich, um zu überleben, ganz einfach. Wenn ich das nicht machen würde, sagt eine Frau im Film, dann müsste ich Müllsammlerin werden. Und damit wird natürlich auch klar, dass wir hier etwas sehen über so etwas wie ein digitales Lumpenproletariat. Das ist das Thema. Hat Sie dieser Film überzeugt? Ja, sehr, aus mehreren Gründen, muss ich ganz klar sagen. Er liefert nämlich nicht nur ein eindrucksvolles Bild von eben diesen jungen Männern und Frauen, die unser Internet säubern und übrigens nach kurzer Zeit so etwas wie posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln, wie Soldaten, die aus Kriegsgebieten zurückkommen. Aber The Cleaners geht da in seinem analytischen Blick auf unsere Realität noch einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Die Filmemacher Hans Block und Moritz Riesewick, die stellen nämlich fest, dass die Kriterien dieser durchgeführten Säuberung vollkommen undurchsichtig sind. Eines der bestgehüteten Geheimnisse des Silicon Valley sind eben die Kriterien, nach denen das durchgeführt wird, nach denen Online-Zensur stattfindet. Und damit kommen wir jetzt zum systemischen Problem. Es geht nämlich bei dieser Online-Zensur nicht nur um die Enthauptungsvideos, sondern es geht auch um Kunst, Satire oder kritische politische Stimmen. Es kommt zum Beispiel im Film der David Kaye zu Wort, der ist UN-Sonderbeauftragte für Medien, und der verleiht dort seiner Befürchtung Ausdruck, dass eben diese vollkommen undurchsichtigen Löschentscheidungen im Endeffekt fatale Auswirkungen haben auf Meinungsvielfalt und kritisches Denken und eben auf unsere Wahrnehmung von Realität, um zu unserem Hauptthema quasi heute Morgen zu kommen. Und wir wissen einfach, welchen Einfluss Facebook und Konsorten auf eben diese Wahrnehmung und Konstituierung von Realität haben. Wenn also hier im Internet eine Realität entworfen wird, die auf Informationen basiert, die gar keiner hinterfragen kann, dann bedeutet das ganz schlicht ein Problem für die Demokratie. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt im Film dann noch einen Produktmanager von, ein ehemaliger Produktmanager natürlich, muss man sagen, von Facebook. Und er sagt einfach ganz klar, das sind Ingenieure bei Facebook. Und immer wenn die damit konfrontiert sind, dass sie Verantwortung haben für das, was da auf den Plattformen ist, die reden sich raus mit dem Argument, sorry, wir machen hier nur Mathematik und machen Algorithmen. Aber diese politische Realität nach Trump, nach dem Brexit, die zeigt eben sehr deutlich, dass das nicht mehr ausreicht. Ich bin der Meinung, dass The Cleaners nicht nur ein wichtiger, ein spannender und ein eindrucksvoller Film ist, sondern auch sehr, sehr gut gemacht, weil es ihm gelingt, dieser Komplexität des Themas gerecht zu werden, in diesem großen Bogen von eben dem Schicksal der Content-Moderatoren bis zu einem politischen Diskurs über Information, Gesellschaft und Demokratie. The Cleaners von Hans Block und Moritz Riesewick und ein begeisterter Filmkritiker Hartwig Tegler. Außerdem kommt, wie eben schon erwähnt, noch Polanskis neuer Film Nach einer wahren Geschichte in die Kinos ab heute hierzulande.